Memorias Clásicas, un espacio para recordar las grandes obras musicales, instrumentos, cultura y entretenimiento aquí, en Memorias Clásicas. Un programa bajo la conducción y producción de Michelle Játiva. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidos a Memorias Clásicas. Es un placer acompañarlos en un programa más. Hoy hablaremos de Carl Philipp Emanuel Bach. Él nació el 9 de marzo de 1714 y murió en Hamburgo el 14 de diciembre de 1788. Fue un músico y compositor alemán. Está considerado como uno de los fundadores del estilo clásico y uno de los compositores más importantes del periodo galán, aparte de ser el último gran maestro de clave del siglo XX. Escuchemos su composición denominada La Resurrección y Asunción de Cristo. Y recordar Ein Strom zurückgeflog. Ihr Herr, ihr hier steigt empor aus ihrem Schuh, ritt auf den Feld und sei der staunende Natur sein Liebe. Des Himmels Myriaden liegen auf der Luft rings um ihn her. Und kehr auf mich heifert nieder, und rollt des vorgeworfen Steines Last hinweg von seines Königs Gruft. Sein Hand ist warm, ein Auge glühe, die Schar der Römer spürt verblasst auf ihre Schilde. Fließt ihr Brüder, ihr getrachtet sich uns flieht schmied. Sieh, von seiner Mange die nicht für die Glocke. Riehe, Gottheit frei. Frommen Töchter, sie uns gehen nicht ohne Staunen durch des offenen Grabes Tür. Mit Schaudern fahren sie zurück. Sie sehen in Glanz gehüllt den Boden des Ewigen, der freundlich spricht. Entsetzt euch nicht, ich weiß, ihr suchet euren Toten in Nazareth, Jesus hier, dass ihr ihn salbt, dass ihr ihn klagt. Hier ist er nicht, die Stätte. Die Grabetücher sind vorhanden, ihn aber suchet bei den Toten nicht. Es ist erfüllt, was ihr zuvor gesagt. Er lebt, er ist erstanden. Visionen, die vom Grabe so schüchtern in den Garten flieht und weinet. Nicht lange Jesus selbst erscheinet, doch unerkannt und spricht ihr zu. O Hoffe, warum weinest du, Versager, kamst du, meinen Herrn, aus diesem Graben? Wohl liegt er, ach, vergönne, dass ich ihn hole, dass ich ihn mit Tränen wäsche. Dass ich ihn mit diesen Salben noch im Tode salben könne. Lieben ihn gesalbt, Maria. So ruft mit holder Stimme ihr Freund in seiner eigenen Gestalt, Maria. Mein Meister, sie fällt vor seinen Füßen nieder, umarmt küsst sie, weint. Du sollst mich wiedersehen. Noch werd ich nicht zu meinem Vater gehen. Steh auf und suche meine Brüder und meinen Simon. Ich will und will ihn sehen. Thank you. gleich will die Missetat vergeben sagt, dem unseren Gott gleich, der die Missetat vergeben. So oft in diesem Garten habt ihr nicht gehört, ihr Liebe, ihr zärtlichen Betrübten hofft den Göttlichen zu sehen, in Magdalena sah, ihr seid erhört. Urplötzlich ist er da, und Aloen und Myrten duftet sein Gewand. Ich bin es, seid gegrüßt. Sie fallen zitternd nieder. Sein Arm erhebt sie wieder. Geht hin in unser Vaterland und sagt den Jüngern an, ich lebe und fahre bald hinauf in meines Vaters Reich. Doch will ich alles

Memorias Clásicas, un espacio en el que escucha a los grandes maestros de la música. Ya regresamos. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Usted decide qué ver en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El área de la consulta pública del cine ecuatoriano recrea nuestra memoria a través de nuevas formas de expresión audiovisual, diversos temas, estilos, estéticas, sensibilidades y miradas. Visítenos de lunes a viernes de 8:30 a 16:30. Mantenemos viva nuestra cultura, porque un país sin cine propio es un país invisible. Solo un país con memoria sobrevive. Consulta Pública del Cine Ecuatoriano. Espera por usted. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Fin de espacio de cuñas promocionales. Memorias Clásicas, un espacio en el que escucha a los grandes maestros de la música. Continuamos. Carl Philipp Emanuel Bach nació en una familia apegada a la música clásica. Su padre fue John Sebastian Bach, e incluso sus hijos también se hicieron grandes y reconocidos músicos. Sigamos escuchando la segunda parte de La Asunción y Resurrección de Cristo, compuesta por este autor. Auf den Toren Jerusalems zwei Schüler Jesu geht, in Zweifeln ganz und ganz in Traurigkeit verloren, gehen durch Wald und Feld und klagen ihren Herrn. Ihr Herr, gesellt sich zu den Trauernden, umnehme ihr Gesicht, hört ihr Zweifel an, gib ihnen Unterricht. Ihr Held aus Juda, dem die Völker dienen sollen, muss er den Spott erheiden und seit solcher Achtung leiden. festige Profis, von Worten und von Taten, musst euch den Freund, ihr geht ihm Hass verraten, verworfen tut den anderen Freund, verlassen in der Not von allen, den bösen Rossen in die Hände fallen. Es treten Frevler auf und zeugen wider ihn, so spricht der Mund der Fechter. Der König Israels verbirgt sein Angesicht vor Schmach und Schmeichellied. Hält die Wangen ihren Streichen, den Rücken ihren Schlägen an. Zur Schlacht fang ihn gefügt, tut er den Mund nicht auf. Gerächtet und vermisset Väter, geht er für sie zu Gott hinaus. Durch Graben hat man ihn an Hand und Fuß durchgraben. Mit Essig tränkt man ihn in seinen großen Durst und mischet alle drei. Verlieren sie, den sie durchstochen haben. Man teilt seine Hand, wirft um sein Kleid das los. Wird begraben wie die Reichen und unverwiesen am Fleisch zieht Gott ihn aus dem Schoß der Erde vor und stellt ihn auf den Fels. Er geht in seine Herrlichkeit zu seinem Vater ein. Ein Reich wird ihm sein, ein Name bleibt, so lange Buch und Sonne stehet. Die Rede heilt der Freunde Schmerz, mit Liebe wird ihr Herz zu diesem Gasten zünden. Sie laben sich, er bricht das Brot und saget Dank, die Jünger kennen seinen Gang, ihr Nebel fällt. Sie sehen ihn, er verschwindet. Oh, Auserwählte Jünger bei verschlossenen Türen, die Wut der Feinde scheuend, freuen sich, dass Jesus wieder lebt. Ihr glaubt es, aber mich, erwidert Thomas, mich soll kein Falschgesicht verführen. Ist er den Galiläerinnen nicht? Auch diesem Simon nicht erschienen, sahen ihn nicht Kleophas und sein Gefährte dort bei Emmaus. Ja, hier, mein Freund, hier an diesem Ort sahen wir ihn alle selbst. Es waren seine Mienen, Die Worte waren seinen Worten gleich. Er aß mit uns. Betrogen hat man euch, ihr selbst aus Sehnsucht. Habt euch gern betrogen, lasst mich ihn sehen, mit allen Nägeln allen sehen, dann glaub auch ich, es sei mein heißer Wunsch geschehen. Und nun zerfließt die Wolke, die den Herrn umzogen, der mitten unter ihnen steht und spricht, der Friede Gottes sei mit euch. Und du, schwachgläubiger, komm, siehe, zweifle nicht. Mein Herr, mein Gott, ich seh, ich glaub, ich schwanke. So geh in alle Welt und sei mein Zeuge. Mein Herr, mein Gott, mein Herr, mein Gott, dein ist das Reich, die Macht ist dein. Mein Herr, mein Gott, dein ist das Reich, die Macht ist dein. So war dein Fuß dies Land betreten, wirst du der Ehre und Gott sein. Sünde kommt ihn anzubeten, Erlöste, sagt ihm Dank. Por hoy se ha terminado Memorias Clásicas. No se olvide de seguir escuchando la primera radio pública cultural del país, la 940 AM. Fue un gusto haberlos acompañado, amigas y amigas. Hasta la próxima. Memorias Clásicas, un espacio donde usted escuchó a los grandes maestros. Memorias Clásicas, instrumentos, cultura y entretenimiento. Un programa bajo la conducción y producción de Michel Játiva. Hasta la próxima.